الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى من سلك سبيلهم واكتفى بأثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته God geschützt im Islam, das ist Teil 8, inshallah ta'ala, von der Erklärung der Zusammenfassung der Aqidah al-Wasitiyah von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ich hoffe, ihr seid inshallah ta'ala immer noch mit guter Motivation dabei, inshallah azzawajal, und werdet die Unterrichte bis zum Ende mit uns, inshallah azzawajal, durchgehen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns alle Erfolg geben und richtiges Verständnis. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden sein und unser Firdaus al-A'la ohne Strafe und ohne Abrechnung eingehen lassen. Amin ya Rabbil Alamin. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns von denjenigen machen, die seine Religion lernen, verinnerlichen, danach handeln und es verbreiten und keinen fürchten außer Allah azza wa jal. Keinen fürchten. Außer Allah tabaraka wa ta'ala und kein Tadel, außer den Tadel von Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Letztes Mal hatten wir über den Ilhad gesprochen. Wiederholt die Begriffe, inshallah, Ilhad, Tafwid, Ta'til, Ta'kif, Tamthil, Tashbih und alles. Lernt diese Regeln, das ist sehr, sehr wichtig. Das braucht ihr, das braucht die Umma, das braucht eure Kinder. Lernt es auch euren Frauen. Kindern, das ist sehr, sehr wichtig. Barakallahu fikum und nimmt das nicht auf die leichte Schulter, sondern nimmt die Religion Allahs tabaraka wa ta'ala ernst. Wie Allah tabaraka wa ta'ala zum Beispiel zu Yahya sagt, خذ الكتاب بقوة. Nimm das Buch mit Stärke, yani praktiziere es. Na'am. Sei standhaft auf der Religion Allah tabaraka wa ta'ala. Auf der Religion Allah tabaraka wa ta'ala. Heute lernen wir der Weg des Koran und der authentischen Sunna in Bezug auf die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal im Allgemeinen und Detail. Was bedeutet das? Das heißt, Barakallahu Fikum. Ahlus Sunna wal Jama'a. Beziehungsweise der Weg des Koran und der Sunna des Gesandten Allahs Sallallahu Alaihi Wasallam ist so, dass sie allgemein ablehnen und im Detail, bestätigen. In den meisten Fällen. Sie sagen, Barakallahu fikum, das allgemeine Ablehnen in Bezug auf die negativen Eigenschaften, beziehungsweise dass man das Negative von Allah tabaraka ta'ala im Allgemeinen negiert, also ablehnt, und im Detail Allah tabaraka ta'ala die guten Eigenschaften zuspricht. Weil das gehört, beziehungsweise das ist vollkommener und besser in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Yani, sie sagen, Allah tabaraka wa ta'ala ist vollkommen in seinen Namen und in seinen Eigenschaften, in seinen Taten und in seinem Wesen. Und sie lehnen im Allgemeinen ab, dass Allah tabaraka wa ta'ala ungerecht ist. Und dass Allah azza wa jal, nehmen wir mal diese Eigenschaft. Wir sagen, Allah tabaraka wa ta'ala ist nicht ungerecht. Diese Eigenschaft von ungerecht lehnen wir ab. Wir gehen nicht in die Detail, dass wir sagen, Allah azza wa jal macht dies, Allah macht das, Allah macht das nicht, Allah macht dies, jenes nicht und so weiter. Das gehört erstens nicht zum Respekt gegenüber Allah tabaraka ta'ala und zweitens würde man sich dadurch auch in Dinge begeben, die nicht korrekt sind, nicht in Ordnung sind. Und drittens, es ist vollkommener in Bezug auf Allah tabaraka ta'ala und viertens im Lob, auch in Bezug auf Allah azza wa jal. Und in Bezug auf die Eigenschaften, dass wir sie detailliert bestätigen. Dies hat mit sich, erstens, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala's Vollkommenheit bestätigen in Bezug auf seine Taten, auf seine Namen, seine Eigenschaft und sein Wesen. Und dies ist auch höher im Lob und mehr im Lob, als wenn wir nur allgemein Allah azza wa jal die lobenswerten Eigenschaften und alle Eigenschaften und Namen und Taten und das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala sind alle, barakallahu fikum, was in Bezug auf Allah ist, ist vollkommen und perfekt. So sagen wir, Allah ist As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Allah ist wissend. Dann sagen wir, Allah ist wissend, er ist allwissend, er kennt jede Detail, er weiß, was in unseren Brüsten ist, er weiß, was in den Brüsten von den Engeln ist, er weiß, was in den Brüsten von den Djinn, von den Tieren, er weiß, was, welche Pflanzen wachsen, zu welcher Zeit sie wachsen, in welchen Ort sie wachsen, auf welche Art und Weise sie wachsen. Er ist einfach vollkommen perfekt in Bezug auf sein Allwissen und Bezug, dass er Al-Qadir ist, der Allmächtige, der Allfähige, dass er alles kann, subhanahu wa ta'ala, und dass er perfekt ist, subhanahu wa ta'ala, und dass er nichts ohne Sinn erschafft, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er etwas, subhanahu wa ta'ala, bestimmt, dann sagt er nur, kun fayakun, so sei, so ist es. Und dass Allah azza wa jal perfekt und genau in allem im Erschaffen ist. Nichts erschafft Allah und bestimmt Allah, außer es ist Sinn, es hat eine Weisheit und hat einen Sinn. Auch das Schlechte. Na'am. So sagen wir, barakallahu fikum, nochmal als Zusammenfassung, in Bezug auf die Sifat al-Thubutiyya, was wir letztes Mal gelernt haben, die Sifat, die wir bestätigen, so sagen wir im Allgemeinen, meistens, wir bestätigen sie im Detail, wie wir gerade erklärt haben. Was Sifat al-Silbiyya, und sie sind wenig, das sind die Sifat, die Eigenschaften, die wir ablehnen, und die lehnen wir im Allgemeinen ab. Yani wie zum Beispiel, dass Allah nicht ungerecht ist, dass Allah nicht müde wird, dass Allah nicht schläft, na'am, dass Allah nicht unachtsam ist, dass Allah nicht gebärt noch geboren ist und dass keiner wie Allah tabaraka wa ta'ala ist und jemals sein wird und so weiter. Habt ihr verstanden? Na'am. Jetzt gehen wir weiter, inshallah, auf Suratul Ikhlas. Rasul al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu, azza wa jal, erwähnt hat. Suratul Ikhlas ist Suratul Tawhid. Subhanallah, diese Sura hat einen Grund, warum sie herabgesandt worden ist. Der Grund ist, einige von den Mushrikin kamen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagten zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, beschreibe uns doch, aus was besteht dein Herr? Daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam richtig wütend geworden. Dann kam Jibril und hat ihn beruhigt und hat die Sura Al-Ikhlas offenbart mit ihm. Hat ihm gesagt, Allah tabaraka wa ta'ala offenbart diese Sura. Sagt das. Qul huwa Allahu ahad. Sprich, Allah ist einer. Allahu samad. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nicht hat er gezeugt, noch wurde er gezeugt, und niemals war ihm jemand gleich. Suratul Ikhlas. Ein Sahabi radiallahu an, er hat immer, in jeder Raka'a hat er diese Sura gelesen und dann hat er eine andere. Dann haben die hinter ihm gebetet, haben gesagt, lass es doch. Und haben sich beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber beschwert. Daraufhin wurde gefragt, warum sagt dieser Sahabi, warum zitiert er immer diese Sura? Frag ihn doch. Daraufhin sagte er, weil ich diese Sura liebe, weil sie meinen Herrn beschreibt. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, deine Liebe hat dich ins Paradies gebracht in Bezug auf diese Sura. Was hat diese Sura für Nutzen und warum ist sie so gewaltig? Das werden wir inshallah ta'ala lernen. Es wurde authentisch überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari, dass er gesagt hat, sie gleicht ein Drittel des Korans. Subhanallah. Diese Sura, wer sie liest, ist gleich ein Drittel des Korans. Was bedeutet das? Die Ulama sagen, es gibt Diskussionen, aber das deutlichste, Wallahu A'lam, ist, dass sie gleicht ein Drittel des Korans, bedeutet, Barakallahu fikum, ihr müsst euch jetzt den Koran mal anschauen. Wenn du den Koran studierst und forschst, dann merkst du, dass der Koran drei Themen hat. Der erste Thema ist, Barakallahu fikum, über Allah, über den Tawhid. Das zweite Thema, mit dem sich der Koran befasst, sind Geschichten und Lehren. Der dritte oder das dritte Thema ist, Barakallahu fikum, die Ahkam, die Urteile. Die verstanden? Aqida, zweitens Geschichten und drittens Urteile. Und Suratul Ikhlas ist ein Drittel des Korans. Mit welchem Teil beschäftigt sie sich? Mit dem ersten, mit der Aqida, mit dem Tawhid. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Und die Ahkam sind natürlich die Gebote und Verbote Allahs, tabarak wa ta'ala, die Befehle und die Gebote und die Verbote. Suratul Ikhlas, wir werden jetzt inshallah ta'ala etwas auf sie eingehen. Allah Azza wa Jalla sagt hier, Qul, sprich. Qul ist ein Fi'lul Amr, das ist eine Befehlsform, ein Befehlsverb, sprich, yani, es ist verpflichtet. Allgemein gibt es die Regel, wo gesagt wird, Al-Amru yaqtadi al-wujub. Wenn ein Befehl kommt von Allah oder sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, dann bringt das mit sich die Pflicht. Das ist die allgemeine Regel. Hier sagt Allah, sag, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Sag, Allah ist einer. Allah ist einer. Allah, ein Lafz, wir sagen, Allah ist Lafzul Jalala. Wenn wir sagen, hier steht Allah, yani Lafzul Jalala. Der Name Allahs, Allah, ist ein Eigenname von Allah, Subhanahu wa Ta'ala, auf den alle Namen zurückkehren. Und es ist der Ilah, der Gott, der einzige Gott, der das Recht hat, angebetet zu werden. Mit Liebe, Verehrung und Hochachtung. Es ist Allah, der einzige Gott, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird. Mit Liebe, Verehrung, Hochachtung, Unterwerfung. Dann sagt Allah tabaraka wa ta'ala weiter, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Allah ist Al-Ahad. Al-Ahad, barakallahu fikum, ist ein Name von Allah, tabaraka wa ta'ala. Und das heißt, Allah ist der einzigartige, in seinem Wesen, in seinen Taten, in seinen Namen und Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Er hat keinen Teilhaber, noch jemand, der ihm gleicht, weder in seinen Taten, in seinen Eigenschaften, in seinem Wesen, in seinem Namen, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, Allahu Samad, Allah der Samad. Das Samad ist ebenfalls ein vollkommener Name von den vollkommenen Namen Allahs tabarak wa ta'ala. Das heißt, Allah ist As-Samad, yani der Unabhängige, von dem alle abhängig sind. Der Unabhängige, von dem die ganze Schöpfung abhängig ist. Alle sind arm gegenüber Allah tabarak wa ta'ala. Alle wenden sich Allah tabarak wa ta'ala einzig und alleine zu. Deswegen sagt Allah tabarak wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, antumul fuqara'u ila Allah. O ihr Menschen, ihr seid die Armen, al-fuqara'. Al-Faqir ist noch weiter bedürftig als Al-Miskin. Antumul Fuqara'u ila Allah. Ihr seid die richtigen Bedürftigen zu Allah. Wallahu al-Ghaniyul Hamid. Allah ist der Reiche, der Unabhängige und der Lobenswerte, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, damit wir auch unsere Stellung kennen. Ayyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Wenn Allah will, er tut euch alle weg und bringt einfach eine neue Schöpfung, und das ist nicht schwer für Allah tabarak wa ta'ala. Und Allah tabarak wa ta'ala sagt, وَمَا خَلْقُكُمْ وَمَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. Schaut die Macht Allahs, Tabarak wa Ta'ala. Nicht nur, dass wir sie sehen und diese ganzen Zeichen, sondern Allah sagt, nicht eure Schöpfung und euer Auferstehen ist wie eine Erschaffung einer Seele. Alle Menschen, alle Djinn, alle Tiere, alle Malaika, alle Geschöpfe. Allah Azza wa Jal, für ihn ist es, Barakallahu fikum, so als würde eine Seele erschaffen. Kun fayakun, sei und es ist. Naam. Das heißt, As-Samad ist der Vollkommende in Bezug auf seine Eigenschaften, der Unabhängige, von dem alles abhängig ist und arm gegenüber Subhanahu wa Ta'ala ist. Dass Allah der Einzige ist, der seine Schöpfung Subhanahu wa Ta'ala versorgt. Das ist As-Samad. Der Samad, der ewig Unabhängige, von dem alle ewig abhängig sind. Immer abhängig sind. Subhanallah. Naam. So lernen wir, Barakallahu fikum, von dieser Sura. Erstens, dass Allah, Tabarak wa Ta'ala, der Einzigartige ist in Bezug auf seine Namen, auf seine Taten und seine Eigenschaften. Zweitens, wenn wir verstanden haben, dass Allah der Einzigartige in Bezug auf seinen Namen und seine Taten und seine Eigenschaften ist, denn er, Subhanahu wa Ta'ala, der die Himmel und die Erden erschaffen hat und was dazwischen ist, er auch das Recht hat, einzig und alleine angebetet zu werden. Also wir entnehmen den Tawhid al-Asma'i wa-Sifat, den Tawhid al-Rububiyya und den Tawhid al-Uluhiyya. Und dass Allah, wie gesagt, dass Allah Azzawajal der Einzigartige ist, der ewig Unabhängige, von dem wir alle immer abhängig sein werden. Drittens oder viertens, Allah Tabaraka Ta'ala wurde nicht geboren, wie der Mensch. Noch hat er gebärt, noch hat er eine Frau. Niemand ist ihm gleich. Subhanahu wa ta'ala. So Allah gebärt nicht, Allah wurde nicht gebärt, Allah hat keine Mutter, keinen Vater, keine Kinder, keine Teilhabe. Subhanahu wa ta'ala. Er ist ewig perfekt gewesen und wird ewig perfekt sein und ist perfekt und vollkommen. Und er, Subhanahu wa ta'ala, hat keinen Teilhaber. Und das ist eine gewaltige Sura, die eine Antwort gegen alle Sekten sind, gegen alle Millal, gegen alle Religionen. Das heißt, wenn jemand dich fragt, wer ist Allah, dann lies ihn diese Sura vor. Qul huwa Allahu ahad, sprich, Allah ist einer. Allahu samad. Was heißt einer? Einer, der Einzigartige, in seinem Wesen, seinen Taten, in seinem Namen, seinen Eigenschaften. As-Samad, Allahu samad. Allah ist As-Samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängt. Der braucht keine Hilfe, er braucht kein Essen, er braucht kein Trinken, Subhanahu wa Ta'ala, er wird nicht müde, Azza wa Jal, und so weiter. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Und in einer Leseart, kufuwan, ahad. Und niemals wird ihm jemals jemand gleich sein. Das bedeutet, niemals war ihm jemals gleich, niemand war ihm jemals gleich, ist ihm gleich und wird ihm jemals gleich sein. Subhanallah. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Naam. Und wir lernen da drin, in dieser Sura, auch die Antwort auf die Sekten, die irre gegangen sind, in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs. Die alles ablehnen, aufgrund dessen, die genauso nicht nur die alle ablehnen, sondern Teile ablehnen und Teile annehmen. So lernt ihr da aus der Sura, dass egal welche Eigenschaft Allahs erwähnt wird und welcher Name, es immer perfekt, vollkommen und niemandem gleich. Und weil Allah sagt, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, niemand ist ihm jemals gleich. Und Allah Azza wa Jalla sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, niemand ist ihm jemals gleich und er ist السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, der ewig Allhörende und Allsehende. Der ewig Allhörende und Allsehende. So hat man kein Problem mit dem, was Allah Tabaraka Ta'ala herabgesandt hat, wie er sich beschrieben hat im Koran oder wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam Allah Tabaraka Ta'ala beschrieben hat. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Für dieses Wissen und für den Islam und den Iman und dass wir Allah Ta'ala anbeten dürfen. Allah Azza wa Jalla ist unser Schöpfer und nachdem wir diese Sachen gelernt haben, diese Dinge, die Allah herabgesandt hat, die Ayat, so müssen wir das verinnerlichen und uns Allah tabaraka ta'ala komplett unterwerfen. Denn darin liegt der Erfolg, dass man den Islam annimmt, verinnerlicht, also dass man den Islam annimmt und alles verinnerlicht, was Allah herabgesandt hat, sich Allah tabaraka ta'ala völlig unterwirft und bittet, dass man auf den Islam stirbt und auferweckt. Möge Allah uns auf den Islam leben und sterben lassen und uns vor allem Übel in Dunya und Akhira bewahren. Möge Allah uns von Ahlul Firdaus al-A'la sein lassen. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Inshallah verbreitet ihr die Durus. Möge Allah mit mir und euch zufrieden sein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.